Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Film-Exo-Podcast. Heute nur Tim und ich. Das ist richtig, nur in zwei Besetzungen. Genau, was sich aber gar nicht so schlecht macht, weil wir über die Serie Mr. Robot sehen wollen. Und Stefan hat die eh noch nicht gesehen, zumindest das die zweite Staffel nicht. Ja. Und da wir die aber beide schon gesehen haben, auf Englisch, haben wir uns gedacht, jetzt, wo sie auch auf Deutsch rausgekommen ist vor einer Woche, ist sie so schön aktuell, dass wir gut darüber reden können. Das ist richtig. Und ganz kurz zum Ablaufplan. Wir werden die ersten, mal schauen, wie lange es dauert, 10, 15 Minuten, erstmal so grundlegend über die Staffel reden. Und da kann jeder zuhören, der sie noch nicht gesehen hat. Also was macht sie so besonders und was ist toll daran? Und so nach einer Viertelstunde werden wir dann aber schon ins Detail gehen und einzelne Sachen direkt auseinandernehmen und beleuchten. Gut. Ja, dann... Wer will anfangen? Fangen wir an mit... Oder meine Frage an dich wäre, wie war deine Erwartungshaltung an die zweite Staffel? Wirklich astronomisch hoch. Okay. Also ich habe die erste Staffel mit Stefan zusammengeguckt. Also sprich, keine Ahnung, mein Mitbewohner meinte damals mal, ja, guck dir das unbedingt an, das ist der absolute Wahnsinn bei der ersten Staffel. Dann meinte jemand anders es noch und normalerweise, wenn Leute immer zu mir kommen und mich so vorhalten wollen auf eine Serie, denke ich mir immer, ach komm, lass mich in Ruhe. Und dann gucke ich mir es irgendwie erst recht nicht an. Und dann meinte Staffan auch, ich war irgendwie bei ihm, ich weiß nicht, ich habe bei irgendwas geholfen, dann meinte er, komm, lass noch irgendwie was gucken. Und dann hat er auch mit Mr. Robot angefangen. Dann meinte ich, na gut, okay. Dann haben wir dann angefangen, wirklich die erste Staffel nur zusammen zu gucken. Also ich bin immer hin und dann 3, 4 Folgen oder sowas. Und am zwischendurch wusste ich gar nicht mehr, was ich darüber denken soll. Und es war so, wenn man im Film arbeitet, finde ich, und man kennt sich einigermaßen mit Dialoglinien und sowas aus, dann fallen einem so gewisse Hints auf, denn, also auch jetzt wird mal gleich gesagt, wir spoilern alles hier. Also wir spoilern auch erste Staffel, die zweite Staffel auch. Also wir reden, also wenn ihr Mr. Robot noch nicht geguckt habt und es noch gucken wollt und nicht gespoilert werden wollt, dann drückt jetzt weg. Oder lasst ihn leise laufen, dann kriegen wir zumindest einen Klick. und ich weiß noch genau, wie ich mal da saß und mich und es total geil fand, aber die ganze Zeit mich aufgeregt habe, dass alles so komisch ist. Ich war immer so, hä? Was ist denn das für ein komisches Framing? Was haben die denn da im Schnitt gemacht? Und hä, das ergibt gar keinen Sinn. Und was ist das? Und irgendwann war ich so sauer in der 5., 6. Folge, dass ich wirklich meinte, drück mal kurz auf Pause. Siehst du das? Wieso ist dein Kopf da unten? Was soll das? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und dann ist irgendwie so... Ja, guck, jetzt spulen wir nochmal zurück eine halbe Stunde, wo die beiden da reden. Ja, die sind auf der einen, was soll das? Und dann, also wirklich, ich saß teilweise da und dachte, okay, das ist irgendwas total Geniales, was ich nicht sehe. Und es hat mich aufgeregt. Weil wenn du da drin quasi arbeitest und du siehst was nicht, wo du weißt, dass es extra so gemacht ist, deswegen regt sich total auf. Und du denkst, dir fehlt irgendein Skillset oder sowas. Staffel meinte, ja, ist ein bisschen komisch, aber das war einfach anders. Und es ging dann so weit, dass ich halt irgendwann auf meinem Handy wirklich irgendwie gegoogelt habe, Mr. Robot Framing. Und das, für alle, die sich das anhören, das könnte man ruhig machen, die ersten 20 Treffer sind irgendwelche Reddit-Forum-Posts von irgendwelchen Leuten, die genauso reagiert haben wie ich, die so einen Artikel geschrieben haben, der irgendwie eine Seite lang ist mit, ja, was, ich kann doch gar nicht sein, es ist wunderschön gemacht. Und ich meinte auch immer, dass es wunderschön gemacht ist, aber es war so komisch. Ja. Und es ist so unglaublich wundervoll, dass am Ende alles Sinn ergibt. Ja, also auch stimmt, wie sie es gedreht haben, das gesamte handwerkliche Ding, es ergibt alles am Ende Sinn. Und das ist unfassbar gut. Und ich meine, die Serie mit dem schizophrenen Typen, der irgendwie ein Genius ist und keine Ahnung was, das ist ja, hat ja auch sehr viele Fight Club-Nuancen drin. Ne? Kann man nicht sagen, dass es nicht so ist. Also es unterscheidet sich doch schon, und das finde ich gerade gut, es unterscheidet sich trotzdem stark, obwohl viele Elemente von Fight Club vorhanden sind, unterscheidet es sich wirklich stark davon. Und ich meine, diese ganzen in Black Swan gab es ja auch schon die schizophrene Sache und so weiter und so fort, und wie oft wurde jetzt Schizophrenie seit Fight Club schon im Film irgendwie verwendet, oder gut, in der Serie weiß ich es jetzt nicht unbedingt, und trotzdem war es unglaublich gut. Ja. Und ich finde, dass, also man konnte schon ahnen, dass Mr. Robot übrigens um es auch mal jetzt klarzustellen. Klarzustellen, wenn wir sagen Mr. Robot, dann reden wir von Christian Slater. Mhm. Und wenn wir sagen Elliot, dann reden wir von Elliot. Weil eigentlich ist ja Elliot Mr. Robot quasi wegen der Schizophrenie und so weiter. Aber um gewisse Szenen genau zu bereden, wo vielleicht nur Mr. Robot drin ist und so weiter. Er ist Mr. Robot und Elliot ist Elliot. Ja, genau. Zum Beispiel, also ich finde, es war in der ersten Staffel relativ... war so midway through, irgendwie so fünfte, sechste Folge, war für mich eigentlich klar, dass Mr. Robot schizophrene Hälfte von ihm ist. Habe ich auch gerade drüber nachgedacht, ab wann ich das wusste. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, wirklich dargestellt wurde, ist ja dann auch erst in einer der letzten Folgen in so einer Friedhofsszene oder so. Ne? Ja, das war die vorletzte. Hat. Genau, wo man es dann wirklich gesehen hat. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich das vorher schon gemerkt habe. Und es gab einen ganz interessanten, wichtigen Punkt, nämlich, wo es und zwar podcastmäßig, vielleicht verstehen es jetzt nicht alle, weil das muss man eigentlich das sehen, was ich jetzt tue, aber ich probiere es zu erklären. Weißt du, was ein Achsensprung ist? Nee. Okay, ich erkläre es dir. Das ist eigentlich ein absolutes No-Go. Das macht man im Film nicht, wenn man irgendwas dreht, weil es funktioniert nicht, außer es hat einen Sinn. Wurde in Fight Club auch gemacht, weil er ja schizophren ist und quasi mit sich selbst redet. Wenn zwei Leute miteinander reden, ja, stellt euch vor, zwei Leute stehen sich genau gegenüber und reden miteinander, dann ziehst du quasi eine Linie zwischen den Augen von der einen Person und der anderen Person, und wenn du den Dialog drehst, drehst du einmal die eine Person und einmal die andere Person. So. Aber die Kamera befindet sich bei beiden Aufnahmen auf ein und derselben Seite von der Linie. Verstehst du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Ja. Man sieht also von beiden... Genau. Linke, also sprich... Also man dann die rechte. Genau, das heißt, in dem einen Framing bist du... Das ist immer wie aus der Sicht eines dritten Unbeteiligten. Genau. Und dieser dritte Unbeteiligte geht nie über diese Linie. Naja, verstehe ich. Ob du das rechts von der Linie positionierst oder links, ist deine Entscheidung. Ja. Aber du nimmst nicht den einen links von der Linie auf und den anderen rechts von der Linie. Mhm. So, das geht nicht. Weil dann sind sie quasi auf der gleichen Position im Bild. Und das haben sie aber bei Mr. Robot gezielt gemacht, weil er mit sich selbst redet. Wenn Elliot mit Mr. Robot redet, gibt es einen Achsensprung. Und das fällt dir, wenn du halt im Film hast, sofort auf. Mhm. Das fällt dir sofort auf, weil das sonst nie gemacht wird. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt war mir klar, dass er halt schizophren ist. Mhm. In Fight Club wurde das auch gemacht zwischen Edward Norton und Brad Pitt. Mhm. Ich kann mir das aber tatsächlich ganz gut vorstellen, auch dass es ungewöhnlich wirkt. Ja. Und also da war es für mich, dass ich mal, was mich dann komplett weggehauen hat, war... als er seine Schwester küsst und plötzlich sagt, und sie sagt, Elliot, kannst du dich nicht mehr dran erinnern? Und er sagt, du bist meine Schwester. Da war ich auch so, was? Was ist denn jetzt hier los? Aber ja, um es für mich abzuholen, eigentlich das gesamte Handwerk, die Kameraarbeit wirklich vom Framing übers Grading bis hin zum genialen Schnitt wirklich teilweise zu den durch die Bank eigentlich einzigartigen Charakteren irgendwie und der gesamten Struktur und irgendwie so viele wirklich Dinge, die sich merkwürdig anfühlen. Richtig heftig merkwürdig, aber irgendwie auch geil. Also woran ich ganz oft denken muss in der ersten Staffel, ist, wo Tyrell Willick die Frau stranguliert oben auf dem Dach und im Hintergrund spielt so irgendein wunderschöner Popsong oder sowas. Das werde ich nicht vergessen, wo ich immer dachte... wow, das fühlt sich unglaublich falsch an. Mhm. Aber irgendwie passt es. Mhm. Also da haben sie wirklich super große Arbeit geleistet. Und die Serie ist ja auch tabulos. Also was sie zeigt und was sie macht. Und irgendwie alle Charaktere sind ja auch so awkward. Das ist... jetzt habe ich wahrscheinlich alles vorweggenommen. Aber das war ja... Wir sind dann nicht in die zweite Staffel eingestiegen oder in den Inhalt groß. Ja. Deswegen passt das schon. Nee, das geht mir genauso. Ich fand jetzt, die zweite Staffel hat irgendwie nochmal einen Sprung gemacht in all diesen Sachen, die du jetzt genannt hast. So diese optischen Elemente und so. Volle Kanne. Und ansonsten, handlungsmäßig war die erste ja schon stark. Und die zweite vielleicht nochmal ein bisschen was draufgesetzt. Auch wenn es manchmal hier und da ein paar Längen gab. Also, man muss sagen... Wollen wir jetzt in die zweite Season schon rein? Wir können ja erstmal sagen, womit die erste so... endet. Also die erste hat damit aufgehört, dass sie den Hack geschafft haben, quasi. Allerdings wurde er geschafft, während Elliot quasi nicht in seinem nicht anwesend war in seinem Zustand. Also er wacht plötzlich im Auto von Tyrell Willick auf. Ja. In der vorletzten oder letzten Folge, weiß ich nicht mehr genau, zwischen dem, dass der Hack erfolgreich geschehen ist und dass er aufwacht, sind, glaube ich, drei Tage vergangen, zwei bis drei Tage, irgendwie sowas. Genau. Tyrell Willick ist nicht mehr aufzufinden. Ja, wird gesucht, ist die meistgesuchteste Person. Weil sie denken, dass er hinter dem Hack steckt. Genau. Der und dann, jedenfalls, er hat funktioniert und E-Corp wurde ordentlich einer reingedrückt. Ja. Jetzt müsste man vielleicht nochmal klären, weil es wird ja nie direkt gesagt, welche Auswirkungen dieser Hack jetzt hat, ne? Das lassen sie ja so ein bisschen offen. Ja. Die nennen ihn ja 5-9 Hack. Ja. Hast du so ein, weißt du warum? Also der Hack, also wie ich es verstanden habe, der Hack hat auch quasi die gesamten Datenbanken von E-Corp gelöscht. Das heißt, alle Leute, die bei E-Corp ihre Bankdaten haben oder was auch immer, und die quasi im absoluten Minus waren oder sowas, haben keine Schulden mehr. Also quasi alle Schulden wurden quasi weggetilgt. Mhm. So, das war doch, glaube ich, der Sinn von dem Hack, dass quasi alles beglichen wird. Mhm. Weil sie können es halt nicht mehr nachweisen, offiziell, dass du Schulden hattest, weil sie haben keine Daten mehr. Mhm. So. Und das war der Hack, meiner Meinung nach. Okay, weil zwischendurch ist es ja wirklich so, dass auf den Straßen die Leute randalieren beziehungsweise oder Geschäfte nur noch für bestimmte Leute offen haben, weil Geld nicht mehr so richtig funktioniert oder man alles bar zahlen muss, ne? So war das doch irgendwie. Und dann gibt es ja auch diesen einen Kioskbesitzer, der auch dicht machen muss, wo ich dann aber auch die Verbindung so nicht ganz verstanden habe. Aber vielleicht haben sie es auch bewusst so ein bisschen offen gelassen, um sich da nicht einzuschränken. Genau, ja, und die zweite Staffel startet, ich weiß gar nicht, wie sie startet, nicht mit Elliot, ne? Doch, mit Elliot? Okay. Ach so, ja, stimmt. Der seine Routine durchlebt. Das beginnt gleich mit seiner Routine, wo er seiner Fake-Routine. Jeden seiner Schritte aufschreibt, um eigentlich alles, was vorher war, zu vergessen. Und durchläuft immer den gleichen Rhythmus, tristen Ablauf von Sachen, die ihn überhaupt nicht interessieren. Genau, das ist so die erste Folge. Dann was passiert noch? Die anderen von F-Society machen weiter, genau, treffen sich, übernehmen das Haus von einer Mitarbeiterin von Evil Corp. Der Madam Executioner. Genau, und von der aus leiten sie da ihre weiteren Angriffe, die sie noch planen. Und Elliot ist komischerweise die ganze Zeit nicht da. Genau, Elliot ist nicht da und interessiert sich nicht und macht nicht mit. Genau. Und will sich und Tyrell taucht immer noch nicht auf. Genau. So. Und seine Frau kriegt die Geschenke und so weiter, anonym, wo sie denkt, dass sie von Tyrell sind, zumindest. Und sie ist auch ziemlich im Fokus, die Frau. Ich finde, die Frau kriegt weit mehr Zeit als in der ersten Staffel. Ja. Wenn man genau hinguckt, das hast du ja gerade den Kiosk erwähnt, ne? In der zweiten oder dritten Folge ist ja diese FBI-Frau, das erste Mal ist im Kiosk. Und wenn sie bezahlt, ist die Kamera seitlich. Und da sieht man so eine Gossip-Zeitschrift, wo die Frau von Tyrell drauf ist. Mit irgendwie so Tyrell Willicks Wife oder irgendwie sowas. Auch ganz interessant auf jeden Fall. Ja, und die andere Freundin da von Elliot, Angela, die Blonde, die ist jetzt bei Evil Corp da. Ja. Hat mittlerweile auch eine bessere Stellung, beziehungsweise setzt verschiedene Druckmittel ein dagegen gegen den Boss, der ja auch vorher so, in der ersten Staffel, glaube ich, wurde der so ein bisschen inszeniert als einer der absolut Bösen. Und aber jetzt in der zweiten Staffel hat er sich gewandelt. So, ne? Irgendwie, es ist ja komisch, weil eigentlich am Ende der ersten Staffel, muss man ja sagen, ist es ja mit dem einen von Evil Corp, der quasi... Der andere, der mit den Locken, ne? Der quasi nicht mehr da ist. Ja. Ne? Nee, ich meine nicht den mit den Locken. Also der mit den Locken ist ja der, wo die Frau ermordet wurde. Nee, den meine ich auch nicht. Also du meinst den mit der Brille. Ja, den bisschen alten. Fülligeren, so genau. Der sagt ja am Ende von der ersten Staffel zu ihr, wenn du Sachen ändern willst, dann vielleicht von innen. Also wenn du wirklich was an Evil Corp ändern willst und so weiter, dann musst du, also dann macht es vielleicht Sinn, da wirklich ein Jobangebot anzunehmen und da zu arbeiten, sich hochzuarbeiten, weil dann kannst du wirklich was ändern. Aber es kommt ja dann ziemlich schnell so der Anschein, dass ihr es denn doch gefällt, was sie da tut und sie vielleicht auch diese Firma gar nicht mehr so sehr vernichten will. Also Es gibt ja diese vielen Szenen, wo sie auch immer sich die Selbstbewusstseinsvideos und so weiter anguckt, wo sie immer Dinge wiederholt, wie du bist schön und ich schätze mich und so weiter und so fort. Und da gibt es dann auch so eine ganz, finde ich, markante Szene, irgendwann in einer Bar war das, glaube ich, wo irgendein Freund kommt von ihrem Vater. Ja, richtig. Der dann irgendwie sagt, ja, schäme ich für dich und so weiter, dass du da arbeitest. Mhm. Und dann guckt sie ihn an und sagt irgendwie, ja, ich verdiene $600,000 im Jahr, ich wohne in einem High Society Apartment da und da, was hast du geschafft in deinem Leben und ich bin erfolgreich und du hast nix. Und also ist, man sieht schon sehr stark, dass sie dann doch anscheinend gefällt, was sie da bekommt und so weiter. Und sie tut ja auch vieles, wirklich um höher zu kommen quasi. Also widerspricht dem obersten Boss oder macht Sachen, die sonst keiner macht. Genau. Und die macht sie ja nicht unbedingt, um Evil Cop zu stürzen oder sowas, sondern wirklich, weil sie besser sein will. Sie trifft sich doch irgendwie in einer Folge sogar mit ihrem Vater persönlich, selbst, genau. Genau, wir können ja, ich würde sagen, wir greifen jetzt auch schon mal so ein bisschen vor und nutzen das Wissen, was wir jetzt haben aus den letzten Folgen, ne? Ja. Kann nicht so tun, als hätten wir das nicht. Ja, genau. Genau. Also, und da habe ich mich dann bei ihr auch gefragt, weil man hat ja dann letzte Folge, gehen wir mal darauf ein, hat sie ja dieses Gespräch mit Tyrell noch ganz zum Schluss, ne? Ja. Genau. Und sie scheint ja dann doch irgendwie in alles involviert gewesen zu sein. Zumindest wirkt es am Anfang so, als wäre sie sehr viel wissender, als es zwischendurch dargestellt wurde. Ist das nicht der Fall und hat sie wirklich alles vom großen Plan erst mitbekommen, nachdem sie da eingeweiht wurde von der Dark Army? Warte mal. Warte mal. Ja. Über wen reden wir gerade? Angela. Die hat ein Gespräch mit Tyrell? Ja, ganz zum Schluss telefoniert sie in ihrem Apartment mit Tyrell und Tyrell sagt noch so, es ist mehr oder weniger geschafft. Weil Elliot ja, er hat ihn ja erschossen. Und er sagt dann aber auch noch so, ich liebe ihn oder so. Und dann sagt sie, ich auch. Und dann hört man im Hintergrund plötzlich, hört man es krachen und man weiß, okay, die Explosion ist vonstatten gegangen. Kommt es nach den Credits? Scheiße, habe ich dich jetzt gespoilert? Das war die krasseste Szene in der ganzen Staffel. Warte, kam die nach den Credits? Ich glaube nicht. Danach kommt nach den Credits kommt noch eine andere Szene. Hast du die letzte Folge nicht gesehen? Natürlich habe ich die gesehen. Nee, vielleicht hast du nur 10 von 12 gesehen. Nee, habe ich gesehen. Okay, aber du weißt, Tyrell und Mr. Robot treffen sich. Natürlich, ne? natürlich. Und er erschießt ihn. Natürlich. Ja. Kenn ich alles. Ja, okay. Hä? Eine der letzten Szenen. Warte. Ich habe die Staffel zweimal durchgeguckt. Ich kann mich nicht an diese Szene erinnern. Hat die getrunken? Über Amazon Prime? Natürlich illegal, davor schon. Aber ich hab. Sorry. Aber. Okay, vielleicht bin ich gerade einfach nehmen. Ich habe auch die. Was war die. Natürlich, und nach den Credits sieht man doch die beiden anderen von F-Society da irgendwo in Arizona da draußen, weil er meint, ich gehe nach Arizona und dann kommt der Schwarze aus dem Knast. Genau. Ja, das ist das Letzte. Das kommt nach den. Ja, genau. Und vorher ist auf jeden Fall. Ja, da explodiert was. Ja, okay. Also, das war ja der Plan, ne? Das haben sie ja versprochen. Ja, eben. Und deswegen, genau das ist es ja. Also, in dem Hack löschen sie die gesamten Datenbanken. Und das reicht. Und in der zweiten Season kriegen sie dann heraus, dass E-Corp probiert, weil alle Daten sie ja schriftlich haben, ist wirklich schriftlich alles wieder aufzubauen, was ja ein riesiger Gigantenakt ist. Und dadurch, dass sie das Haus da sprengen, quasi, oder was auch immer sie da tun, oder Feuer auslöschen oder keine Ahnung was, ist das letzte Backup auch weg. So. Und jetzt nochmal, um die anderen Sachen aufzuarbeiten, so wie ich die verstanden habe, also man kann ja einfach davon ausgehen, Elliot ist nicht für diesen Plan, Mr. Robot aber schon. So kann man es vielleicht erstmal so sagen. Ja. Und damit er sich selbst oder damit Elliot nicht Mr. Robot in die Quere kommt, haben sie mehr oder weniger selber dafür gesorgt, weil Elliot das irgendwo auch doch will. Ne? Aber er weiß, er würde sich selbst daran hindern, mehr oder weniger. Ist ja der Grund, warum er freiwillig ins Gefängnis geht und so weiter und den Kontakt abbricht und so weiter, damit dieser Plan gar nicht von ihm gefährdet wird. Ne? Und er wird in diesen 3 Tagen, wo er sich an nichts erinnert, was Mr. Robot absichtlich so eingefädelt hat, wird er mit Tyrell diesen Plan durchgesprochen und schon erarbeitet haben und ihm auch gesagt haben, dass er jeden beseitigen soll, inklusive Elliot selbst, ne, der sich ihm in den Weg stellt. Was Tyrell dann am Ende mitbekommt, das weißt du ja noch. Natürlich. Genau. Ja, in dieser letzten Szene, die du jetzt nicht gesehen hast. Doch, ich habe sie gesehen. Doch, doch. Ich erinnere mich jetzt auch wieder ein bisschen dran. Doch, doch. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich hatte irgendwie so krass als letztes Bild dieses Ding in Arizona im Kopf. Ja. Ja, doch, doch, doch. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall merkt man da in der letzten Szene, dass Angela zumindest auch von diesem großen Plan wusste. Und es wirkt dann irgendwie so, als wäre alles, was sie gemacht hat und darauf hingearbeitet hat, schon auch diesen Plan so ein bisschen untergeordnet. Was ja so ein bisschen dann da wieder nicht zusammenpasst, wo sie ja doch fast der Anwältin da irgendwie alles sagen will und so weiter. Und deswegen war vielleicht dieser Wandel erst, nachdem sie da von dieser Dark Army gefragt wurde, was ja auch toll war. Und jetzt noch eine Sache, um das zu klären. Ich glaube, das habe ich nämlich nicht ganz verstanden. Das müsste ich mir nochmal anschauen. Wie hast du das verstanden mit der FBI, mit dem FBI? In der letzten oder vorletzten, in der letzten Folge zeigen sie doch, ich habe den Namen vergessen, der Schwester von Elliot, was sie alles wissen und dass sie eigentlich fast alles wissen. Und dass sie dieses komplette Netz haben, wer ist Anführer, wer sind die da rum und natürlich, dass sie dann irgendwo auch beschattet werden oder dass sie sowieso im Bilde sind. Ja. Waren sie es schon die ganze Zeit und waren sie denen immer einen Schritt voraus und haben die gewähren lassen und wollten die vielleicht sogar, dass die das schaffen oder was hast du dir gedacht? Warum ist das FBI quasi nie eingeschritten? Naja, also das FBI kann ja nicht einschreiten, weil ihnen fehlt... Also das sehe ich eigentlich noch als normales Element an in der Serie. Also was das Problem ist, immer in so vielen Filmen, und es ist ja wirklich so, wenn in den USA der absolute Hinweis nicht da ist, bringt dir alles nichts. Egal was du hast, also selbst dieses ganze Netzwerk ist ja aufgebaut anhand von Theorien und Wahrscheinlichkeiten so. Ich meine, da ist ja auch ein Bild von Elliot. Und dass er halt, dass er der Kopf ist von allem, sieht man ja auf diesem Ding. Ja. Und, aber ich meine, was haben sie gegen Elliot? Gar nichts. Sie haben keinen handfesten Beweis dafür, dass er dahinter steckt. Das sind alles nur Theorien. Und wenn sie halt nur Theorien haben, können sie es nicht machen. So, also es ist genauso wie in zum Beispiel Zodiac von Fincher. Hast du den Film gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Naja, jedenfalls. Sie wollen den Zodiac-Killer finden und alles und sie haben halt den absolut allergrößten Verdacht auf einen Typen, haben dann einen Durchsuchungsbefehl tatsächlich bei dem gehen, bei dem rein, finden exakt dieselben Waffen wie am Tatort, finden exakt dieselben Schuhe wie am Tatort, finden exakt dieselben Zeiten, wo er nicht da war, alles passt, aber sie können ihn nicht verhaften, weil immer noch sowas, sie hätten sowas finden müssen wie das Blut vom Opfer irgendwo in dem Wohnwagen. Ansonsten können sie nicht verhaften. Und genauso, und so ist es nun mal. Ja, also ich glaube, Unschuldsvermutung, so lange bis. Und, das sehe ich eigentlich noch als normales Element an, irgendwie. Ja, ich schwör's. Ja, na gut. Jetzt müssen wir es erstmal ordnen, ne? Also, erstmal kann man ja sagen, dass quasi, es ist ja immer unglaublich geil, dass Elliot ja immer mit uns, mit den Zuschauern redet. Und er uns quasi in den ersten 6 Folgen, glaube ich, sind es, oder vielleicht auch 7, gezielt anlügt. Also sprich, er sagt ganz, ganz klar, du lebst seine Alltagsroutine halt. Und ich finde, sie wirkt von Anfang an ein bisschen komisch. Also ich finde so, schon ab der ersten Folge dachte ich, okay, woher kennt er jetzt diesen Duden, den er immer isst? Okay, woher geht er jetzt einmal zum Maskeball, okay, wieso ist er bei seiner Mutter oder irgendwie sowas, es gibt alles irgendwie nicht so wirklich Sinn, aber du nimmst es halt hin, weil wird halt so erzählt und am Ende von der 6. oder wie gesagt 7. Folge kommt halt raus, dass es alles eine Riesenlüge war, dass Elliot im Gefängnis ist, weil der Mann, der mit seiner Therapeutin geschlafen hat, der seine Therapeutin quasi verarscht hat, ihn angezeigt hat wegen halt Cyberkriminalität und deswegen ist er im Gefängnis. Und alles, was wir gesehen haben in den ersten 6, 7 Folgen, was ihn angeht, ist quasi in dem Gefängnis passiert und wurde bloß von Elliot, weil er uns, die Zuschauer, anlügt, in anderes Gewand verpackt. Genau. Und das fand ich so unfassbar genial. Ja, das war gut. Und es war auch beim jetzt nochmaligen Durchschauen, es gibt so viele Elemente, wo du denkst, oh ja, das ist also, wenn du seinen Alltag siehst, es wurde sogar alles genauso designt und dargestellt, dass es eigentlich auf ein Gefängnis passt einigermaßen. Mhm. Und auch die ganzen Reaktionen immer, also keine Ahnung, sie sitzen da halt und gucken beim Basketball zu, ja, auf diesen seitlichen langen Bänken, ja, genau wie in so einem amerikanischen Gefängnis. Ja. Und es gibt zum Beispiel die eine Szene, wo zu seinem Kumpel der Basketball hinfliegt. Und er wirft ihn dann weg und dann stehen sie sich beide gegenüber so total gangsterkriminellmäßig und pöbeln sich an, weil, genau wie im Gefängnis. Und dann kommt ja, glaube ich, noch einer dazwischen, so ein Polizist oder so, was dann wahrscheinlich ein Wärter war und bringt die auseinander, genau. Ja. Und da gibt es so viele Szenen. Ich habe ja, wie gesagt, die vierte und die fünfte Folge dann auch nochmal gesehen. Mhm. Und allein wie immer Angela oder, die ja erst später seine Schwester ihn besuchen kommt. An diesem einmal. Tisch und mal leeren und immer so da sitzen. Und sie sich so unwohl fühlt und man Elliot hört, wie er sagt, normalerweise redet sie ohne Unterbrechung oder ist nicht so, ne? Irgendwas stimmt nicht. Ja. Und man merkt es so und sie beginnt ja auch irgendwie damit einzuleiten, irgendwas sagt sie mit der Wärterin oder sonst was, wo man dann erst denkt, sie macht einen Witz über die Mutter. Gleichzeitig wundert man sich, dass sie die Mutter besucht, mehr oder weniger, die ja auch dort wohnt und trotzdem aber die überhaupt keinen Kontakt haben. Mhm. Und dann sitzen sie in diesem kargen, grauen Raum. An diesem riesigen Tisch einfach, genau, und beide nur so mit den Händen. Genau. Und genauso ist, schaut sich immer um. Ist ihm aufgefallen, dass wenn er immer an dieses komische rote Telefon rangeht, dass immer dieser Gang nach hinten so ewig lang wird. Stimmt. Und dann steht er immer mit diesem Telefon genauso seitlich, wie es im Gefängnis ist. Richtig, ja. Und oder als hier von Allsafe der Chef ihn besucht. Ja, der gestorben ist. Der genau. Hab den Namen jetzt vergessen. Da steht ja, Mr. Robot ist ja bei dem Gespräch auch da und steht dann hinter ihm und schneidet ihm dann einmal so kurz die Kehle auf irgendwie. Und dann springt er auf und erschreckt sich und dann sagt seine Mutter hinten, ja, was ist denn da los? Oder sowas. Auch so Wärterin-mäßig. Ja, genau. Und es passt halt alles wie die Faust aufs Auge. Das ist Wahnsinn. Und dann dieses geile Ding, als er sein Monolog hat, wenn man rausbekommt, dass er im Gefängnis war und sagt, okay, ich werde ab jetzt ehrlich sein zu euch und so weiter. Und ich werde euch jetzt wirklich alles erzählen. Tut mir leid, aber es musste so sein und so weiter. Das ist absoluter Hammer. Damit habe ich dann nämlich, oder auch, wie heißt das, alleine die Sachen, dass er mit dem Typen, über den wir wahrscheinlich auch noch sprechen, der ihm so ein bisschen hilft, so ein bisschen therapeutmäßig und gleichzeitig auch nicht, so, ne? Dass er mit dem Schach spielt und so weiter. Das wirkt alles so nach Gefängnishof und so weiter. Und er gibt ihm das Schachbrett mit, damit er gegen sich selber Schach spielen kann. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich habe es vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Naja, und auch mit der Crew, die ihn da verprügelt und so weiter. Naja. Wie hast du das Ganze jetzt verstanden mit dem, ich habe seinen Namen vergessen, der hat so einen kurzen Namen, Ray, der ihn da an den PC lässt. War diese ganze Story quasi dann doch teilweise erfunden oder umgebaut? Oder wie hast du das verstanden? Also zum Beispiel das mit diesem Online-Shop da. Der hat aber dann echt nicht existiert. Nein, ne? Hat nicht. Genau, das war alles Blödsinn. Er hat sich aber quasi tatsächlich Zugang verschafft, beziehungsweise wollte an so ein Endgerät. Deswegen wurde er von diesem wahrscheinlich Gefängnisleiter oder Therapeut, ne? Der tatsächlich ein Problem mit seinem PC hatte. Und Elliot hat da Zugang zu bekommen. Und der andere Typ war halt ein Wärter, der daneben saß, ne, und schaut, dass er keinen Blödsinn macht. Ja. Und meinst du, er hat von dort aus tatsächlich das FBI gehackt? Und er wollte ja an ein Endgerät, ja, ne? Weil er spricht jetzt natürlich auch. Er wollte an ein Endgerät, aber ich glaube nicht, dass er das FBI gehackt hat. Oder? Also das macht er quasi in seiner Geschichte, macht er das. Aber es hat irgendwie am Ende kein, da kommt nichts bei raus. Ne? Ja. Und dass der andere Typ dann verhaftet wird, also das ist dann alles. Man sieht ja dann bei der Auflösung, dass der da einfach nur sein Büro hat, ne? Ja. Okay, also das war dann mehr so, um auch einzuleiten auf diese Verprügelszene. Die waren dann nicht verknüpft, ne? Nee. Das waren einfach so eine Gang auf dem Gefängnishof mehr oder weniger. Und ich habe fast das Gefühl, wenn wir jetzt so drüber reden, man kann fast gar nicht mehr jede Theorie und jeden Aspekt bedenken. Also zum Beispiel, darüber habe ich mir nie so sehr den Kopf zerbrochen. Ich habe mir über andere Aspekte zerbreche ich mir immer noch ewig den Kopf. Mhm. Was bestimmte Charaktere für eine Bedeutung haben in der ganzen Story, was man vielleicht jetzt noch nicht erkennt, aber wo ich absolut der Meinung bin, dass sie noch unfassbar wichtig werden. Und zum Beispiel war dieses ganze Rating, jetzt versuchst du das so erwähnst, das ist total genial eigentlich. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber die Serie ist so einzigartig in jedem Element, mit jedem Charakter, dass man irgendwie gar nicht darüber hinwegkommt, irgendwas nicht zu beachten. Das ist schon wahnsinnig großer Haufen. Ja. Ja. Ja, das fand ich halt so spannend, dann auch mit dem anderen IT-Typen, der auch verprügelt ist, und dann sich rückwirkend irgendwie vorzustellen, ja, okay, welche Rolle hatte der jetzt im Gefängnis? Und war dieser Ray dann aber trotzdem so einer, der einen Schlägertrupp hatte? Oder war er dann doch nur der Therapeut, der sich um Elliot gekümmert hat, weil er irgendwie die Probleme nachvollziehen konnte oder so? Also das fand ich dann doch ziemlich spannend. Ja, genau. Und vorher gab es ja auch schon eine andere Szene, wo er auch schon mal sagt, ich habe euch angelogen und es ist natürlich nicht so, wie ihr denkt. Weshalb dieser zweite Twist dann noch ungewöhnlicher erschien, weil man damit nicht mehr gerechnet hat, dass gleich noch einer kommt. Und es war allerdings nur für eine halbe Folge lang oder so, wo er diese Pillen nimmt, um Mr. Robot komplett zu killen. Und auf so einem, das ist so widerlich, auf so einem High ist und dann plötzlich alles flutscht und er redet mit ihm und fühlt sich gut. Wahrscheinlich hat er dann auch tatsächlich Medikation im Gefängnis bekommen und so weiter, ne? Ja, nee, er hat sie doch geben lassen von seinem Kumpel. Stimmt, genau, oder so, ja. Richtig. Irgendwie einen Knast bekommen. Ja, ja, genau, also, genau. Gibt's genau. Ja immer die Wege. Genau. Aber das war auch super, super krank einfach, wo er diese krasse über irgendwie 8 Pillen einschmeißt und dann halluziniert er doch von diesen Männern, die ihm irgendwie Beton in den Mund einfließen und dann ist aber, dass er halt in seiner Zelle ist, wahrscheinlich ist gerade alles auskotzt und dann, Mr. Robot sitzt da und sagt, ja, und dann pickt er sie wieder raus aus seinem Erbrochenen und isst es wieder. Das und war schon ziemlich, ziemlich viel, ja. Also er hat mit absolutem, muss man auch mal sagen, der Rami Malek oder wie ausgesprochen wird, der Elliot spielt, hat mit absolutem Verdienst den Emmy gewonnen für die erste Season. Hast du gesehen, wie er den entgegengenommen hat? Er meint auch so, please tell me this is real. So, also genau wie in Mr. Robot. Please tell me you're seeing this too. Ja, das war richtig gut. Ja. Nee, grandios. Er ist übrigens Ägypter, ne? Ich weiß, so. Ich weiß. Und er hat einen Zwillingsbruder. Der sieht genauso aus wie er. Ja, genau. Ja. Kann man nur empfehlen, falls Leute mal Lust haben, sich sowas anzugucken. Ich weiß gar nicht genau, wer das macht, aber es gibt eine Serie auf YouTube, die heißt Actors on Actors. Und da sitzen immer zwei Schauspieler sich gegenüber und reden eine halbe Stunde miteinander. Einfach über ihre Projekte und Karrieren. Und da gibt es zum Beispiel Tom Hiddleston redet mit Aaron Paul zum Beispiel. Es gibt Rami Malek redet mit, die aus den alten Spider-Man-Filmen. Kirsten Dunst. Kirsten Dunst, genau. Es gibt Bryan Cranston, redet mit dem einen aus How I Met Your Mother, ich habe den Namen gerade vergessen. Jason. Jason Segel? Ja, genau. Ja. Und davon gibt es mehrere Folgen und ich gucke mir das gerne an, dauert immer so eine halbe Stunde. Ist ganz lustig, kann man einiges lernen aus der Branche, finde ich so. Du hattest mir, glaube ich, vor Ewigkeit noch mal empfohlen, ich habe es aber wieder vergessen, fällt mir aber jetzt ein, vielleicht auch noch ein Tipp. Du hattest mir mal erzählt von so Roundtables mit Regisseuren. Ja, das ist der Hammer. Das macht der Hollywood Reporter immer jedes Jahr. Und das machen die, also ich glaube, früher gab es das nur mit Regisseuren. Das war die allererste Fassung vor 2008 oder sowas wirklich. Und inzwischen machen die es halt jedes Jahr mit, ich glaube, da sitzen, ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, ich glaube, da sitzen nur Oscar-Nominierte dann. Also die für das Jahr jetzt Oscar-nominiert sind oder so zu 90% und sie füllen es auf mit anderen sehr guten aus dem Jahr. Und sie machen das jetzt jedes Jahr mit Roundtable of Directors, of Actors, of Cinematographers und Writer, glaube ich, auch noch. Und sie machen das jetzt auch noch mit Serienschauspielern und Emmy-Nominierten. Es gibt nämlich ein Roundtable und der ist super gut, manchmal Beschwerbung, von hat den Emmy-Nominierten, da sitzt Rami Malek, da sitzt der Hauptdarsteller aus Vinyl. Ja, Bobby Cannavale. Ja, da sitzt der Schauspieler, der Pablo Escobar spielt, in Narcos. Der ist Brasilianer. Ja. Und also es ist ein so guter Roundtable. Also, und Paul Giamatti von Billions sitzt da auch noch. Und also wirklich, es ist wahnsinnig gut. Und schick mir den Link mal und ich pack den runter unter den Podcast. Offiziell und ohne Mist, wenn Rami Malek mit dem, der Pablo Escobar spielt, diskutiert, schreckt dir jedes Wort auf, weil das ist Gold. Also wirklich. Ich höre sofort auf mit dem Diskurs, aber super Nee, lustig. wieso? Ich habe Super lustig. Der Schauspieler von Pablo Escobar ja. kannte vor der Serie kein Wort Spanisch. Ich habe nur irgendwie gelesen, dass er Spanisch studiert hat Er für die musste seine es extra Rolle. lernen. Er konnte kein Ja. Wort Spanisch. Ach Also so, das wusste ich er nicht. konnte halt Portugiesisch, weil er halt Aha. Brasilianer ist, aber er konnte kein Wort Spanisch. Okay. Und hat es komplett gelernt und der ist. Wenn man, das ist der netteste Mensch aller Zeiten, wenn man sich das mit dem anguckt, und der wiegt normalerweise 35 Kilo weniger. Also, der hat vor jeder Staffel 35 Kilo zugenommen. Ich habe den einmal vorher gesehen und ich fand den auch gut in einem Film, den ich auch sehr gut fand. Der spielt in Brasilien, der heißt Elite Squad, glaube ich, oder so. Der spielt da in den Favelas. Um ganz Sehr ehrlich gut. zu sein, wenn es wirklich, ich hätte. Ich liebe Mr. Robot und ich finde, dass Rami Malek einen grandiosen Job macht mit dem, wie er spielt. Ja. Aber für die Second Season müsste eigentlich der Pablo Escobar spielt, das Ding gewinnen. Bin ich ganz Ach so, ehrlich. so meinst Ja, du. weil, also, das war wirklich unfassbar gut. Okay. Aber Ich habe erst 4 Folgen gesehen, glaube ich, von der zweiten Staffel. wie der Pablo Escobar spielt, ist Ja, einfach es stimmt schon. unfassbar gut. Das Ja, ist, aber das ist ein anderes Thema. Darüber können wir nächstes Mal reden, über Narcos, wenn du das okay. durchgeguckt hast. Ja. Darüber kann ich 2 Stunden reden, bestimmt. Okay, aber egal, Mr. Robot. Genau, ich würde ganz gern einmal nochmal auf die Folge, die habe ich gestern nämlich nochmal zum zweiten Mal gesehen, Sitcom? die Sitcom-Folge zu sprechen Die fand kommen. ich ohne Mist. Ich finde die einfach super lustig. Ich finde die wirklich, wirklich Die gelungen ist lustig. auch wirklich lustig. Ja. Das ist so grandios, wie sagt man? Überspitzt? Ja, genau. Ich wäre an Und dem Tag so gerne am Set gewesen. Also wirklich, es. ja. Und zwar, um das nochmal genau so ein bisschen zu umreißen, das ist die Folge davor endet damit, dass Elliot zusammengeschlagen wird. Und die neue Folge startet dann damit, dass er quasi in einer Sitcom aufwacht, wo er mit seiner Familie in einem Auto sitzt und nicht weiß, wie ihm geschieht. Und im Hintergrund hört und sieht man ab und zu, dass er irgendwie verprügelt wird, beziehungsweise man kriegt immer so Hinweise darauf. Zum Beispiel spielt seine Schwester Gameboy und darauf sieht man, wie er zusammengeschlagen wird. Und die ganze Zeit Mr. Robot sagt: Schau auf die Straße, Junge, schau nach vorne, lass dich nicht ablenken. Und so weiter und versucht ihn die ganze Zeit da zu behalten und abzulenken mit irgendwelchen flachen Witzen und du wirst mir dafür danken, wenn du einfach nur auf die Straße schaust, nimm es hin. Und wenn man dann weiß, also als ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich mir das schon auch gedacht, beziehungsweise wusste ich, okay, er ist wahrscheinlich komatös oder sonst was und stellt sich das jetzt halt vor. Aber irgendwie ist es dann rückwirkend trotzdem noch krasser, wenn man weiß, was passiert. Und auch immer, wenn er sagt, das Ziel haben wir vor Augen und das Ziel ist die ganze Zeit das Krankenhaus. Und im Hintergrund hört man ja immer einen, der im Kofferraum ist, was ja wahrscheinlich Elliot selbst ist, auch wenn er in seinem Traum da Tyrell einbaut, damit es halt eine andere Person ist. Aber er wird wahrscheinlich gerade ins Krankenhaus gefahren, nachdem er zusammengeschlagen wurde. Dann ist das schon ziemlich krass. Und auch mit der Alf-Auftritt und so, das ist natürlich alles, das ist extrem lustig. Und auch, dass die Wände da nicht echt sind und alles so Sitcom-mäßig gemacht wird. Ja, und genau. Das Lachen kann man vielleicht sogar auch den anderen Leuten im Auto. Wobei, gut, er wird ja nicht wirklich ins Krankenhaus gefahren. Er wird wahrscheinlich auf die Intensivstation gebracht. Wieso? Genau. Ja, auf jeden Fall auch eine krasse, krasse Folge, fand ich. Ich würde mal gerne eine Sache reinwerfen. Und da würde ich echt mal gerne deine Meinung hören. Welcher Charakter aus deiner Sicht ist der, wo du noch das größte Fragezeichen hast, was die Gesamtbedeutung ist, wenn die Serie zu Ende geht, von dieser Figur? Weil ich habe da eine und ich könnte eine Stunde darüber diskutieren, weil ich nicht wirklich, ich weiß nicht, Ja. was ihr Endgame ist. Oh verdammt, jetzt habe ich ihr gesagt. Ja, ich hätte jetzt aber auch zwischen den beiden geschwankt. Na, du meinst wahrscheinlich einen der beiden Hauptcharaktere, entweder die Schwester oder Angela, ne? Wen gibt's denn Nein. noch? Nee. Aber wen gibt's denn noch? Dom, oder wen? Die FBI-Agentin? Nein. Ich meine Tyrell Willicks Frau. Ach so. Jetzt ganz ehrlich, Okay. was ist ihr Endgame? Ich glaube, die ist so wichtig. Ich glaube, die ist so unfassbar wichtig. Und die ist more ruthless als alle anderen. Die ist wirklich, die ist. Ja, das stimmt schon. Man durchblickt diese Frau Gar nicht. Also ich glaube auch, gar nicht. Dass sie sehr wichtig wird, da hast du recht, weil ansonsten hätten sie sie nicht diese Staffel so sehr aufgebaut. Und so viel, die hat ja wirklich viel Spielzeit, wie alle anderen auch. Ich kann mir fast vorstellen, dass die der Clou ist zu allem. Ich kann mir das wirklich vorstellen. Irgendwie auch in der zweiten Season fühlt es sich auch so an, als würden die ganzen Female-Charaktere viel wichtiger werden. Also Angela, die Ehefrau von Tyrell, ich habe den Namen vergessen, die FBI-Agentin und die Schwester von Elliot zusammen haben so viel Screentime. Also es, die sind da auf jeden Fall sehr viel stärker, finde ich, vergeben als die ganze männliche Fraktion. Und Tyrell Willicks Frau ist halt wirklich so, bei allen anderen hast du was im Kopf. Also bei Elliots Schwester sind die Motive ganz klar. Ja. Also sie hat mit Elliot diesen Plan wahrscheinlich von Grund auf irgendwie geschmiedet. Sie ist vermutlich der zweitbeste Hacker hinter halt Elliot und sie will unbedingt, dass das alles funktioniert. So, und das ist ihre Hauptmotivation halt irgendwie. Ja. Und Elliots Angela. Genau, da schwankt es so ein bisschen. Man weiß von vielen Motivationen, die sie hat und warum. Die FBI-Agentin ist halt eine FBI-Agentin, die das halt einfach alles crashen will, die alle in den Knast bringen will. Aber was ist Tyrell Willicks Frau in dieser ganzen Geschichte? Sie ist, du weißt zu 0%, was ihre Motivation ist, das weißt du nicht. In der ersten Staffel weißt du halt, sie ist halt machthungrig. Naja, genau. Extrem. Es wird halt so gesagt, dass ihre einzige Motivation ist, ihren Mann wiederzufinden. Ja, das aber wird es wahrscheinlich nicht sein, weil dafür hat sie, das hätte man in einer Folge erzählen können. Also ja, es wird so viel Zeit darin investiert, sie mit ihrem Sein und sowas darzustellen, wie sie tickt. Und es ist aber so, du hast keine feste. Wenn ich dir jetzt die Frage stellen müsste, von wegen, was ist der absolute Sinn von ihr? Ich kann das nicht beantworten, weil ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, die Frau muss unfassbar wichtig sein, ansonsten würde die nicht so viel Screentime bekommen. Und sie ist ja auch von allen die absolut gestörteste. Also mit Abstand. Sie ist ja wirklich, also entschuldige mal, sie ritzt ihre eigene Fruchtblase an, damit ihr Mann nicht von der Polizei in der ersten Staffel mitgenommen wird. Ach ja, richtig. Also was ja vollkommen gestört ist. Ja. Das ist, und auch mit diesem Typen, zu dem sie dann... und der Typ macht überhaupt keinen Sinn in dem Ganzen und irgendwie, und sie ist ja auch eine der wenigen, die einzige, die Elliot auch außer Kontrolle kriegt. Also in dem einen Augenblick, wo Elliot steht vor ihr und er sagt, ich kann dir nicht helfen, dann steht sie doch auf und stellt sich genau vor ihn hin und streicht ihm so über das Gesicht, glaube ich, oder macht ihm die Kapuze runter und sagt so, ja, willst du wirklich Nein zu mir sagen oder sowas? Und dann siehst du halt Elliot und du siehst, der ist vollkommen, der weiß nicht, was er gerade machen soll in dem Augenblick. Also er hat die Kontrolle verloren, so über den Augenblick, was selten passiert. Hast du in der irgendwann während der ersten Staffel oder auch noch während der zweiten Staffel mit dem Gedanken gespielt gehabt, irgendwann ergibt sich oder lässt es, schließt sich das aus, dass vielleicht da so ein Twist drin ist, dass tatsächlich Tyrell auch noch eine Identität von Elliot ist? Also es gibt ja Millionen Theorien. Aber hast du da... Ich kenne alle Theorien und ich habe daran gedacht, es gibt ja die eine Stelle, wo er sich auch im Spiegel anguckt, Elliot, und dann siehst du so ganz viele Intercuts und halt das, und dann ist da Angela, die sich mit dem Hoodie im Spiegel anguckt und Tyrell, die sich mit dem Hoodie im Spiegel anguckt, aber nicht Tyrells Frau. Aber sonst alle. Weil zwischendurch habe ich... Die Schwester, Mr. Robert, Angela, er, sind alle da in diesem Spiegel zu sehen. Kurzer Zeit mit dem Hoodie auf. Außer Tyrell Willicks Frau. Es gibt die große Reddit-Theorie, dass alles eine Person ist. Alles eine Person ist, außer Tyrell Willicks Frau. Ja. Und dass sie wirklich die einzige ist, die quasi rausbricht aus dem Ganzen. Irgendwie. Und gut, dann gibt es aber auch irgendwie es gibt dann auch die Theorie, dass Tyrell Willicks Frau eigentlich die Hauptfigur ist. Was bestimmt, ganz ehrlich, ich glaube alles inzwischen, was bestimmt auch irgendwie geht. Ja. Und wie gesagt, es macht sonst keinen Sinn. Sie würden sie nicht so aufbauen. Das ist, und alles, was sie auch macht, ist so, keine Ahnung, da geht's ja auch zu dem Typen hin, wo Tyrell die Ehefrau umgebracht hat, der dann zugibt, dass die ganzen Geschenke von ihm quasi waren, weil er sie nur quälen wollte. Und dann steht sie da und keine Ahnung, was sie ihm entgegenwirft, von wegen, ich will, dass der ungeborene Piep, Piep, Körper deines Piep-Kindes im Bauch deiner toten Piep verrottet und ist ja auch so, was ist mit dir los? Und dann wird sie halt zu Tode geprügelt und sitzt zu Hause und gibt aber irgendwie einen totalen Scheiß da drauf und ist so, also die ist so, die kann man so gar nicht durchblicken, so gar nicht. Und sie ist so mysteriös, dass, also, und sie hat ja auch irgendwie dieses diese Gemäldeoptik, sie hat auch irgendwie keinen Fehler, irgendwie, sieht ja einfach bombastisch aus, irgendwie, also sie ist ja wie gemeißelt irgendwie und also ich bin wirklich, ich bin mehr gespannt als auf alles andere, was das Endgame ist von der und deswegen meine ich auch vorhin, zum Beispiel daran habe ich gar nicht gedacht, ich habe wirklich in der gesamten zweiten Staffel, wann immer sie im Bild war, aber saß wirklich so da und habe alles, jede Ecke des Bildes nach irgendwelchen Hinweisen, was denn eigentlich jetzt, was sie will, was sie machen will und ja, sie ist von der habe ich wirklich am meisten, ich weiß es nicht, ich weiß wirklich nicht, was ihr Endgame ist. Ja, also ich kann mir, ja, ich freue mich jetzt schon so auf die dritte Staffel. Und das, und das macht mich rasend, weil es ist wirklich, du kannst bei allen ungefähr sagen, was Endgame ist, bei allen, aber nicht bei ihr, du weißt es nicht, du hast wirklich keine Ahnung, sie ist absolut undurchschaubar und du weißt nicht, was sie macht, was sie tun will, du hast keine Ahnung. Okay, ja. So viel zu ihr. Wollen wir nochmal... Ja, oder wolltest du was reinwerfen? Es gibt so viele Charaktere. Ansonsten, wen ich auch irgendwie krass finde und eine Szene, wo er mitspielt, fand ich irgendwie auch besonders, weiß ich nicht, hatte irgendwie was. Kannst du vielleicht auch noch was zu sagen? Ist der chinesische Minister, sag ich mal, Sicherheitsminister, der das doppelte Spiel spielt, Dark Army Anführer. Und irgendwie fand ich diese Szene so toll und gelungen, wo... Angela verhört wird. Wo was? Wo Angela verhört wird? Nee, das ist auch krass. Aber wo Dom, also die FBI-Agentin, in dem Haus die Toilette sucht. Ach so, ja. Und dann in diesen Gang mit den Uhren kommt, wo so hunderte Uhren ticken. Und sie dieses Gespräch haben, warum er so versessen auf die Zeit ist und so. Und ich weiß gar nicht, es ist jetzt nicht so, als ob... hätte ich quasi aus dem Gespräch was mitgenommen, was jetzt so ganz, es war ja nichts Wichtiges. So war krass gemacht einfach. Aber es war einfach krass gemacht von der Optik, von den Einstellungen, das Gespräch so ruhig und so ungewöhnlich, wie diese zwei Charaktere aufeinandertreffen und wie sich die Zeit genommen wird, dass sie dieses Gespräch führen. Das fand ich ganz grandios. Ja. Mit einer der für mich grandiosesten Szenen überhaupt. Ich weiß auch nicht, warum ich das so toll fand. Ja, und... Ich finde das, wo Angela verhört wurde, halt das, super krass. Das ist auch heftig, ja, genau. Ich glaube, da ist so viel Symbolik. Ja. Ich glaube, ich bin wirklich fest der Überzeugung, dass das Ende, wie Mr. Robot endet, in beiden Staffeln schon 100-mal prophezeit wurde. In 100 verschiedenen Einstellungen. Bloß wir sehen es halt noch nicht. Das ist aber auch wirklich, wo sie da sitzt und versucht, dieses Rätsel zu entschlüsseln. Ne? Und dann der Schlüssel ist in der Hand, in der Faust oder so. Es ist wirklich, wirklich, wirklich grandios. Ja. Es sind so viele grandiose Ideen. Ja. Ich sage so oft grandios, aber es ist es auch einfach. Und teilweise auch, haben wir schon gesagt, dass es so künstlerisch gemacht wird mit der Musik, der Einsatz fast noch mehr als in der ersten Staffel. Ja, absolut. Ich glaube, die letzte Folge wird damit eingeleitet, wo man, ich habe auch rausgesucht, das ist tatsächlich Kraftwerk, aber ich glaube noch ein bisschen, oder nur der Anfang von einem Kraftwerklied. Und man, die Kamera fährt nur so über die Bürogebäude oder Hochhäuser und dann in die Straße rein, wo dann Elliot und Tyrell in dieses abgelegene Hochhaus da gehen, das ist so atmosphärisch. Und ich finde es am Anfang immer so krass, wenn, keine Ahnung, die Musik schwillt immer an und dann, boff, Mr. Robot, kommt dieser Schriftzug, knallt plötzlich so rein und sieht so unfassbar gut aus, created by Sam Esmail und so weiter. Und das ist jedes Mal grandios. Oder diese eine Szene, wo man wirklich sieht, wie quasi der Plan geboren wird. Also wo Elliot und seine Schwester sich in seinem damaligen Apartment unterhalten und er unterbreitet ihr das erstmal, diese Idee. Dann hat er auch diese komische Maske in der Hand und darunter genau. so ein Bildschirm, der durch die Augen durchleuchtet. Dann fährt die Kamera an die Maske ran, dann kommt Mr. Robot. Ja, stimmt, das war, glaube ich, das krasseste, vierte Folge oder fünfte oder krasseste so. Intro. In, ja. So. Ja. Und er zieht auch diese Jacke dann an, ne? Das erste. Ja. Und dann. Oh, also, es ist schon wirklich. Ist krass, schon unglaublich nah an der Perfektion, die Serie. Also, man muss aber auch sagen, ich glaube, die Serie ist ja für 3 Staffeln angesetzt. Sollen wir mich jetzt nicht drauf festnageln, ob sie jetzt noch länger machen oder sowas, aber ich weiß zu 100%, dass es irgendwann mal hieß, 3 Staffeln und dann ist vorbei. Mhm. Und es sollte eigentlich erst ein Film werden. Also, der Sam Esmail, oder wie er heißt, hat das Ding als Film gepitcht. Zum Glück ist es. Und dann meinten sie, macht daraus eine Serie. Ja. So, und ich finde auch, dass diese 2. Staffel wie ein 2. Akt wirkt. Ja. Also ganz normal für einen 2. Akt ist dieser Schlagabtausch, der halt Spaß macht für den Zuschauer. Und dass gegen Ende des 2. Aktes halt so die Welt langsam bröckelt für die Haupt. Für, was ja auch so ist, FBI ist ihnen auf der Spur, sie wissen langsam, wie die Hierarchie ist, der Wahrscheinlich wird umgebracht und so weiter und so fort. Und diese gesamte 2. Season wirkt wie ein 2. Akt von einem Film. Ich kann verstehen, wenn Leute auch sagen, die nicht so sehr auf dieses Künstlerische und so weiter abfahren, dass die Serie da ein bisschen weniger was für sie geworden ist, weil ich meinte ja schon mal, die 1. Staffel ist noch so 75% Mainstream und 25% Kunst und die 2. Staffel ist wirklich 50% Kunst, 50% Mainstream. Also es rutscht immer mehr an diese Kunstecke, aber halt irgendwie wundervolles Arthouse, wundervolle Arthouse-Machart. Also es gibt auch Arthouse-Machart zu 99%, die komplett scheiße ist, bin ich ganz ehrlich. Und aber das, was die da machen, du erkennst halt den Gedanken dahinter. Und Arthouse oder Art-Design bringt nix, wenn du nicht damit die Message rüberbringst, dann bist du halt einfach scheiße, quasi. Und Mr. Roy kriegt das halt hin. Ja. Und nee, super, super großes Lob. Ja. Abschließend gesagt. Ja, genau. Ich glaube damit, ach, jetzt bin ich auch geil. Entschuldigung, Leute. Genau, ich glaube, damit schließen wir es ab mit Mr. Robot. Ja, absolut. Ja, wir freuen uns über alles an Feedback und Kommentaren, was ihr noch dazu habt. Genau, richtig. Immer richtig. Alles an podcast@filmexe.de, nee, .com. Genau, podcast@filmexe.com. Also alles Fragen, auch wenn ihr Fragen habt, die wir das nächste Mal beantworten oder irgendwelche Wünsche, Anregungen und so weiter. Genau, und dann wollten wir nochmal vielleicht ein paar Minuten abschließend, wie immer, über so das, was so im Kino eventuell anläuft. Wir haben jetzt nicht alles so genau auf dem Schirm, aber ein paar Worte verlieren. Du wolltest noch was zu der Serie Westworld. Ja, Westworld, genau, ist kam von ein paar... Wann war das? Ich glaube, Sonntagabend war in den USA Premiere von der Pilotfolge Westworld. Das ist eine neue HBO-Serie. Ziemlich hochbudgetiert, also die 1. Staffel hat ein Budget von 58 Millionen auf 10 Folgen, das ist schon ziemlich hoch in der Upper Class, auch mit großartigem Cast, also Anthony Hopkins ist dabei zum Beispiel und noch einige andere, wo ich jetzt gerade die Namen leider vergessen habe, aber die man schon mehrmals gesehen hat auf jeden Fall, und das spielt quasi in einer, ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenfassen soll, es ist quasi, es gibt eine Einrichtung. Ich weiß nicht, ob sie in den USA war, aber es sah so aus, wie als würde sie so in den USA irgendwo im Grand Canyon da so in der Gegend Utah-Wüste oder so oder sowas sein, wo quasi reiche Menschen ein Szenario durchleben können. In welcher Zeit spielt das Ganze? Ich glaube, das wird nicht einmal gesagt. Also okay. Es ist halt so, man ist halt nur in dieser Einrichtung, aber es ist halt komplett Sci-Fi. Also sprich, die gehen in ein Szenario rein, was auch wirklich passiert. Dann. Die Charaktere, meinst du? Genau, und in dieser Welt sind halt quasi Androiden. Okay. Und die alle auf bestimmte Szenarien programmiert sind, die sie immer wieder durchlaufen und die Updates bekommen, um noch menschlicher zu werden und so weiter und so fort. Und es gibt so ein bestimmtes Prinzip, dass die halt andere nicht töten können, zum Beispiel. Ja. Und sie können sich aber untereinander töten und sie haben bestimmte Skripte im Kopf, die sie jedes Mal durchlaufen mit bestimmten Abänderungen, damit es auch natürlich wirkt und so weiter und so fort. Und es ist ganz krass und abgefuckt und irgendwie und haben ein paar irgendwelche Lücken, ein paar Probleme oder sowas, aber töten jetzt noch nicht Menschen oder sowas, sondern man merkt einfach, dass die Skripte nicht ganz funktionieren. Und jetzt Anthony Hopkins da und redet mit einem und er kann gar keine gerade Antwort mehr geben, geradeaus. Und dann, also mit so einem Androiden halt, die aber komplett menschlich aussehen. Das sind keine Roboter oder sowas, sondern komplette, so wie ein Blade Runner quasi. Und dann sagt er halt, alles klar, ja, gibt es noch andere Protokolle von früher, auf die du zurückgreifen kannst? Dann sagt er ja und sagt, okay, switch auf das letzte Protokoll, was noch ging. Und dann ist er wieder ganz, ganz Ah, normal okay. plötzlich drauf. Und dann, aber bringt er irgendwelche Sprichwörter ein, die eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben, weil er hat sie nicht programmiert und so weiter und so fort. Und es ist wirklich unfassbar gut. Also kann man sich durchaus angucken. Hast du gesagt, läuft aber jetzt noch auf keiner so Plattform, sondern muss man sich irgendwie Nee, aussuchen, ne? nee. HBO hast du gesagt? HBO, ja. Okay, also läuft vielleicht irgendwie auf Sky irgendwann mal an Deutschland, aber jetzt ist es erstmal auf Englisch irgendwo bei Genau, denen, okay. jetzt müsst ihr die Serie genauso gucken, wie wenn Game of Thrones die neue Folge rauskommt. Okay. Genau. Ich sage jetzt nicht wo oder was, aber so in die Richtung müsst ihr das gucken. Genau, das wollte ich sagen. Dann Deepwater Horizon läuft bald an im Kino. Darauf habe ich schon ein bisschen Bock eigentlich. Der wird auch sehr gut rezensiert gerade von allen Leuten aus der Welt. Ich glaube 84% Rotten Tomatoes oder sowas. Hat unglaublich hohes Budget, irgendwie 100, was heißt unglaublich hoch? 110 Millionen ist in den USA gar nicht mal so gut angelaufen. Hilf mir nochmal, welcher ist das? Ist aber nicht Der mit. mit Mark Wahlberg. Ja, okay. Auf den habe ich Lust. Den kann man sich durchaus angucken. Wenn nicht, oh Gott, ich bin müde. Er läuft bald an. Ich glaube, was heißt nicht, also na Ende dieses Monats haben wir schon Doctor Strange, aber bald kommt Arrival von Denis Villeneuve. Sagt ihr das was? Das ist nämlich Wahnsinn, weil es gibt keinen Film, der so wenig Marketing bekommt, aber so grandios und geil aussieht. Okay, nee, dann kenne ich ihn nicht. Der ist von Denis Villeneuve, der Sicario und Prisoners gemacht hat und als Ja. nächstes Blade Runner 2 macht. Und das geht halt darum, dass überall auf der Welt tauchen Raumschiffe auf, aber machen nichts. Also nichts passiert erstmal, gar nichts. Und es sieht auch nicht danach aus, als hätten sie die Absicht anscheinend irgendwas zu machen. So kommt es im Trailer zumindest rüber. Und Amy Adams und Jeremy Renner sind beide Sprachspezialisten. Die werden dann hinzugezogen und Forest Whitaker ist, glaube ich, der Army-Chef oder sowas. Weil sie halt sagen, die ganzen Leute auf der Welt sagen halt, dass sie müssen sich irgendwie mit denen verständigen, weil dadurch, dass sie an der Erde ankommen, ist es ja schon mal sicher, dass ihre Technologie superior ist zu den Menschen. Ansonsten könnten sie es ja nicht schaffen, anzukommen. Und irgendwie müssen die Menschen denen klar machen, dass sie nichts Böses wollen und müssen ihnen Unterschiede begreifbar machen von einem Geschenk und einer Waffe quasi. Weil, verstehst du, also das kann man im Prinzip keine eine falsch interpretierte Sache zu Auslöschung der Menschheit führen in dem Augenblick. Und die haben halt so eine ganz andere symbolische, keine Ahnung was Sprache, weil kann ja alles sein. Und dann probieren halt Amy Adams und Jeremy Renner irgendwie die Sprache zu übersetzen und den Aliens irgendwie klar zu machen, was Unterschiede sind in der menschlichen und so weiter und so fort. Und Klingt gut. ja, ist also ist, der Trailer ist auch wahnsinnig geil und sieht halt optisch grandios, so wie jeder andere Denis Villeneuve-Film optisch grandios aussieht. Und ja, ich kann, der kriegt überhaupt kein Marketing nirgendwo. Oh, nee, ich habe davon Ist auch auch nichts nicht so ein gehört. hochbudgetierter Film, glaube ich, 50 Millionen hat der nur gekostet oder sowas, aber auf jeden Fall angucken, weil jeder Film von Denis Villeneuve bisher war die Wucht und der sieht super geil aus. Der hat mit Forest Whitaker, Jeremy Renner und Amy Adams einen starken Cast und es sieht nach richtig guter Sci-Fi aus. Also bloß angucken gehen. Finde ich auch, klingt gut. Wie heißt der nochmal? Arrival. Arrival. Ach Also so. Ankunft Ja, einfach ja, nur. ja. Ja. Gut. Und irgendwann ist es wahrscheinlich so, dass sie ja dann auch irgendwie anfängt, in ihrer Sprache zu träumen. Und so weiter, weil man das ja tut. Also sprich, wenn du irgendwie, wenn du jetzt ein Jahr in Ägypten lebst und nur halt irgendwie Arabisch redest oder sowas, dann fängst du ja auch an, in Arabisch zu träumen. Und dann träumt sie irgendwann in der Sprache von den Aliens und so weiter. Und das ist so ganz, ganz merkwürdig. Das ist, aber ja, kann man sich angucken. Aber mehr habe ich dann auch nicht mehr zu sagen Ja, zu Kinostarts nee, eigentlich. langt ja auch. Ja. Schick. Na gut. Alles klar, dann war es das mit unserer kleinen Reise zu Mr. Robot. Genau, wir freuen uns genauso über iTunes-Bewertungen und sonst überall, einfach über Feedback. Dann einfach so, dass wir mal wissen, es reicht ja auch, wenn ihr jetzt nicht wisst, einfach mal eine E-Mail an uns schreiben, sodass wir mal ein bisschen sehen, dass uns Leute und welche Leute uns hören und ob uns Leute hören und so weiter. Wir haben zwar so eine gewisse Statistik, aber von iTunes kriegt man halt keine. Und Und denkt daran, wenn der Hobbit-Podcast 50 ja. Dingsbums kriegt, dann kriegt ihr unseren Hobbit-Supercut. Ja, Ne? Fan-Edit, genau. Okay. Na denn, Tschüss bis mit nächste Ö. Woche. Ciao, ciao.